Kapitel 6. In diesem Sommer gehe ich rauchen. Für den Rest des Tages ließ Vincent Adam nicht mehr aus den Augen. Nachdem er ihn beim Tagebau einigermaßen beruhigt hatte, war Adam zwar erstmal ruhig gestellt gewesen, doch für den restlichen Nachmittag hatte er kein Wort mehr von sich gegeben, war nur missmutig von A nach B gelaufen und hatte sich nach ihrer Rückkehr ins Camp auch direkt in die Hütte verkrümelt. Vincent hatte noch versucht, ihn zum Abendessen und dem gemeinsamen Spieleabend zu überreden, aber keine Chance. Adam hatte stumm den Kopf geschüttelt und Vincent dann gebeten, sich irgendeine Ausrede für ihn einfallen zu lassen. Und das hatte er getan. Vincent hatte als Leiter natürlich nicht den Luxus, einfach von den Camp-Aktivitäten fernbleiben zu können. Er nahm natürlich artig teil, seine Gedanken waren aber woanders. Er hatte irgendwie gehofft, noch einmal mit Adam über den Vorfall heute reden zu können. Er wollte ihm ja nicht zu nahe treten, ehrlich ging es ihn ja auch nichts an. Aber Vincent wollte wenigstens hören, wie es ihm jetzt ging. Adam hatte ihm in Felo ja wirklich einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Es hatte Vincent regelrecht das Herz gebrochen, Adam da so hilflos und fast weinend sitzen zu sehen. Aber als er nach seiner letzten Abendrunde in die Hütte zurückkehrte, lag Adam bereits in seinem Bett, den Schlafsack hoch zugezogen und zur Wand gedreht. Vincent würde ihn nicht wecken. Also machte er sich so leise wie möglich bettfertig, knipste die Lampe aus und starrte eine Weile gegen Adams ruhigen Rücken, bevor ihn seine wirren Gedanken in den Schlaf lullten. Mitten in der Nacht wurde er aber geweckt. Er wusste nicht durch was. Seine Augen klimperten gegen die Dunkelheit an und er erkannte schemenhaft, dass Adam nicht mehr in seinem Bett lag. Nur der Schlafsack lag zerknautscht auf der Matratze. Vincent rieb sich die Müdigkeit aus den Augen und als sein Bewusstsein ihn erinnerte, was heute oder gestern Nachmittag geschehen war und dass er seitdem kein Wort mehr mit Adam gewechselt hatte, sorgte er sich wieder. Natürlich könnte es eine komplett harmlose Erklärung dafür geben, dass Adam nicht hier war. Vielleicht musste er einfach auf Toilette oder wollte einen Schluck trinken oder so. Aber Vincent hatte irgendwie so ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Adam war so zerbrechlich, so zerstört, so depressiv gewesen. Nicht, dass er... Vincent schüttelte seinen Kopf, um diese furchtbaren Gedanken zu verbannen. Er stand aber doch auf, schnappte seine Lederjacke und ging zur Tür. Er würde nur kurz nachsehen, sicherheitshalber. Zu seiner Erleichterung kam er nicht weit. Auf der kleinen Holzbank zwischen ihrer Hütte und dem Vereinshaus hockte eine Gestalt im Dunkeln und rauchte. Vincent sah das Aufglimmen der Glut in der Nähe und atmete erleichtert aus. »Ich weiß, ist nicht der Geräteschuppen«, versuchte Adam einen Scherz, als Vincent zu ihm gestapft kam. Er klang ausgelaugt, fand Vincent. »Schon okay«, flüsterte er zurück. »Sorry«, »hab ich dich geweckt?« brummte Adam nüchtern. »Nein, nein, ich hab sowieso nicht geschlafen«, log Vincent und setzte sich zu seinem Mitbewohner. Wortlos hielt Adam ihm eine Zigarettenschachtel hin. Vincent bediente sich. Eine Weile rauchten sie stumm in die Nacht hinein. Vincent fröstelte leicht in seiner Jacke und fragte sich, wie Adam das in seinem Unterhemd und nur in Shorts hier draußen aushielt. »Adam, was war da heute los?« flüsterte Vincent schließlich in die Stille zwischen ihnen. Adam blies Rauch aus seinen Nasenlöchern. »Nichts.« Vincent presste frustriert seine Lippen aufeinander. »Adam, das heute war nicht nichts. Du hattest eine Panikattacke«, meinte Vincent vorsichtig. »Sorry, dass du das sehen musstest«, sagte Adam lapidar. Vincent schüttelte den Kopf. »Das ist mir egal, ich helfe dir gerne. Ich möchte aber wenigstens wissen, wieso du so reagiert hast.« »Ach, ist nichts, was dich betrifft.« »Adam«, mahnte Vincent, »ich meine es ernst. Ich habe dir zwar gerne geholfen und erwarte auch keine Gegenleistung, aber ich finde, wenigstens das schuldest du mir.« Adam schien darüber nachzudenken. »Ist aber eine längere Geschichte«, nuschelte er nach einer Weile kleinlaut. »Ich habe Zeit«, antwortete Vincent knapp und zog demonstrativ an seiner Zigarette. »Okay«, seufzte Adam schließlich schwer und zertrat seine Kippe auf dem Kiesboden. »Du weißt ja von dem Polizeieinsatz in dem Lager hier und im Dorf vor einigen Jahren.« »Ja?« »Was ich dir noch nicht gesagt hatte, naja«, stammelte Adam. »Ich war damals der leitende Kommissar in dem Fall.« Vincent hob überrascht beide Augenbrauen. So langsam dämmerte ihm, worauf diese Geschichte hinauslaufen würde. »Oh«, hauchte er nur. »Hm«, machte Adam bedeutungsschwanger. Ich weiß ja nicht, wie viel du über den Fall weißt, aber es ging um einen Serientäter, der junge Frauen erdrosselt hat. Vincent nickte nur, ließ Adam erzählen. Während der Ermittlungen war ich in einem Gasthof hier im Ort untergebracht, weißt du? Gasthof Franke hieß der. Das war dieses weiße Haus, vor dem ich heute stehen geblieben bin. Dieser Ort schien dich sehr mitzunehmen. Wieso? Fragte Vincent sanft. Adam schniefte. Ich habe in dem Gasthof eine Kellnerin kennengelernt, Eva. Wir haben uns sehr gut verstanden. Ich habe mich irgendwie sofort in sie verguckt und sie fand mich scheinbar auch nicht verkehrt. Vincent lächelte milde, trotz der Umstände. Naja, wir sind uns näher gekommen und... Adam hielt kurz inne. Bei mir war im Leben vieles scheiße damals und das mit ihr war einfach schön. Gab mir irgendwie Hoffnung, weißt du? Vincent sah Adam von der Seite an, konnte im Mondschein nur vage sein Profil ausmachen. Sein Herz schlug so stark in seiner Brust, als er Adams sanfte Worte hörte. Er erkannte, wie Adams Gesicht plötzlich in sich zusammensackte. Aber dann konnte ich den Fall nicht schnell genug lösen und der Mörder hat sie geholt. Hat sie mit einer Plastiktüte erstickt. Ich hab sie... Er schluckte. Ich hab sie in dem alten Baukran entdeckt damals. Vincents Augen brannten und seine Kinnlade fiel leicht nach unten. Die Zigarette landete qualmend auf dem Boden. Jetzt machte alles Sinn. Er konnte Adam nicht vorwerfen, wie er sich heute verhalten hatte, wenn das der Hintergrund für sein Trauma war. All die Orte, die sie heute besucht hatten, hatten Adam wahrscheinlich mehr und mehr getriggert, bis er nicht mehr konnte. Ohne nachzudenken, griff Vincent nach Adams Hand, zog sie behutsam in seinen Schoß und malte Kreise auf seinen Handrücken in der Hoffnung, dass es sein Mitgefühl ausdrückte. »Verdammt, Adam, das tut mir so leid.« Adam sagte nichts, beäugte nur ihre verwobenen Hände und nickte träge. »Das... Oh Gott«, stammelte Vincent mit dünner Stimme. Es tat ihm so, so leid, dass jemand wie Adam das hatte durchmachen müssen. Dieser liebe, gute Mann, der niemandem etwas getan hatte, wurde so durch das Universum oder Gott oder wem auch immer abgestraft. Und das, wenn sein Leben sowieso nicht so lief wie geplant. Vincent kämpfte selbst mit den Tränen, wenn er zu sehr darüber nachdachte. Er ging im Kopf die Situation von heute Mittag erneut durch. »Was du vorhin zu mir gesagt hast, was hatte das zu bedeuten?« flüsterte er. »Du meintest, dass ich aussehe wie sie?« »Ja«, meinte Adam, lauter als nötig. »Eva und du, ihr seht euch sehr ähnlich und in meinem Wahn habe ich gedacht.« Er ließ den Satz unvollendet. Vincent verstand trotzdem, drückte Adams Hand und hoffte, dass er verstehen würde, was das hieß. Und dann heute, das alles wiederzusehen, war einfach ein bisschen viel, brummte Adam abschließend. Vincent lachte abschätzig auf. »Bisschen viel?« fauchte er. »Mein Gott, Adam, wieso hast du vorher nichts gesagt? Du hättest doch überhaupt nicht mitgehen müssen, wenn du es nicht ertragen kannst. Das will doch niemand, dass du derartig getriggert wirst.« »Ich dachte ja, es würde schon gehen«, erwiderte Adam müde. »Hab auch überlegt, ob es nicht vielleicht gut tut, bei der Verarbeitung hilft oder so. Naja, lag ich wohl falsch, hey?« Vincent schüttelte sprachlos den Kopf, rückte näher an Adam heran und legte seinen Kopf auf seiner Schulter ab. Ob er damit Adam Wärme und Trost spenden wollte oder sich selbst, wusste er nicht. Adam schien das zu akzeptieren. »Das nächste Mal sagst du bitte Bescheid, okay?« forderte Vincent. »Keine Angst«, schmunzelte Adam. »Jetzt haben wir alle schlimmen Orte weg.« Vincent schnalzte missbilligend mit der Zunge, sagte aber nichts weiter. Was hätte er zu alledem denn auch noch sagen können? Eine Weile saßen sie einfach so da. Adam lehnte irgendwann langsam seinen Kopf gegen Vincents und Vincent wurde trotz der nächtlichen Kälte ganz warm im Bauch. Er wusste nicht, wie lange sie dort saßen, ihre Köpfe aneinander gelehnt und ihre Finger verwoben. Adam roch nach Rauch und dieser holzigen, männlichen Note, die Vincent schon in ihrer Hütte immer umgab. Er wünschte sich insgeheim, dass dieser Moment nie verging. Alles an diesem Ort ist hässlich. Egal wie bunt man die Hütten streicht und wie ordentlich man die Parkanlagen herrichtet, meinte Adam nach einer Weile abschätzig. Dieser endlose Wald und dieses olle Ferienlager und das ätzende Kaff und der dreckige See und dieser verfickte Baukran und der Himmel und die Sonne, ich kann es nicht ausstehen. »Das kann ich inzwischen gut nachvollziehen«, flüsterte Vincent. Er spürte, wie sich Adams Kiefer gegen seinen Haarschopf bewegte. Adam scharrte leicht mit seinen Flipflops auf dem Kies und war still. Als Vincent schon dachte, dass er eingeschlafen war, hörte er Adam noch etwas sagen. Kaum hörbar, nur ein Flüstern, aber Vincent verstand es. Du bist das einzig Schöne an diesem Ort.